Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht es um Logistik, genauer gesagt um weltweiten Paketverkehr. Wir schauen uns die Paketinfrastruktur von UPS, United Parcel Service, ein bisschen genauer an. Wir waren Mitte April eine Nacht lang am AirHub in Köln. Der AirHub ist das zentrale Element der UPS-Netzwerkinfrastruktur in Europa, wo letztendlich die Pakete, die aus der ganzen Welt ankommen, neu sortiert werden und dann innerhalb Europa verteilt werden, beziehungsweise die Pakete, die von Europa in die Welt gehen, werden dort eben zusammengesammelt und dann gehen von dort per Flugzeug in die weite Welt. Die Episode besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil haben wir uns im stillen Kämmerlein ein bisschen über allgemeine UPS-Eigenschaften und einen Überblick unterhalten. Das ist also gute Tonqualität. Dann haben wir uns den AirHub angeschaut, sind also rumgelaufen mit ein paar UPS-Kollegen, haben da mit diversen Leuten geredet. Da gibt es natürlich wieder Hintergrundgeräusche, wie immer bei solchen Besichtigungen. Und im dritten und letzten Teil haben wir uns noch telefonisch mit einem Mitarbeiter vom Network Planning unterhalten. Das heißt, da haben wir wieder gute Tonqualität. Ja, mal wieder eine der Omega-Tau-Exkursionen, war sehr spannend. An ein paar Stellen hat es nach Kerosin gestunken, das freut mich persönlich immer ganz besonders und ja, schon spannend. Also wird schon ganz schön viel Aufwand getrieben, um Pakete von einem Tag auf den anderen über die halbe oder ganze Welt zu verschicken. Ja, wie üblich beginnen wir mit der Vorstellung unseres sozusagen Hauptgastes und ja, ich wünsche viel Spaß. Ja, mein Name ist Maren Friede. Ich arbeite jetzt seit mittlerweile 2,5 Jahren für das Unternehmen UPS und bin auch seit Oktober letzten Jahres im sogenannten Welcome Center tätig. Das heißt, wir betreuen dort Kundengruppen und Besuchergruppen und stellen unsere Operation hier jeden Abend vor. Das heißt, wir zeigen unseren Kunden und Besuchern, was wir hier jede Nacht machen. Was tun Sie denn hier, wo Sie es gerade schon erwähnt haben? Ja, im Großen und Ganzen sortieren wir natürlich die Pakete, die hier jede Nacht reinkommen und bereiten sie dann für Ihren weiteren Flug oder Weg mit dem LKW vor. Mhm. Haben Sie uns noch so ein paar Rahmendaten zu UPS generell? Ich meine, die meisten, also ich bin mir sicher, dass es niemand gibt, der das hört, der nicht weiß, wer UPS ist, aber einfach nur so ein bisschen Hintergrund. Was machen Sie? Ja, wir sind der weltgrößte Paketdienst und zudem noch ein weltweit führender Anbieter von Supply Chain Dienstleistungen. Das heißt, wir verschicken also auch Fracht, nicht nur Pakete. Mhm. Wir beliefern mehr als 220 Länder weltweit und wir haben einen täglichen Paketumsatz von 15,6 Millionen Paketen weltweit. Okay. Mhm. Es arbeiten etwa 400.600 Mitarbeiter weltweit für UPS. Hier am Flughafen Köln-Bonn sind es 2.300. Der Gesamtumsatz des Unternehmens betrug im Jahre 2010 49,5 Milliarden US-Dollar und in Paketen ausgedrückt waren das 3,9 Milliarden Pakete, die weltweit sortiert und zugestellt wurden. Wir haben das ja in der Einleitung schon erwähnt. Wir sind hier am AirHub in Köln, oder Köln-Bonn, muss man eigentlich dazu sagen. Und Hub ist ja ein Begriff, der aus der Netztopologie letztendlich stammt. Also sprich, Hub ist das Ding in der Mitte und dann gibt es Dinge, die drumherum organisiert sind. Wollen Sie ein bisschen was erzählen zur Rolle von Hubs als sozusagen zentralem Netzwerkknotenpunkt im UPS-Netz? Ja, wir nutzen das sogenannte Hub-and-Spoke-System, wie Sie gerade schon angesprochen haben. Und wir sind natürlich hier in Köln-Bonn mit unserem AirHub, das Hub, also der Knotenpunkt, das Verteilerzentrum und die Speichen, also Spokes. Das sind die Flugverbindungen, die jede Nacht hier in Köln reinkommen, die uns die Pakete bringen und nach der Sortierung dann auch wieder rausgehen. Mhm. Grober Überblick, wo kommen die Flieger alles her? Ist es europaweit oder weltweit? Weltweit, also hauptsächlich natürlich aus den USA, Asien und Europa. Mhm. Das heißt, dort gibt es dann entsprechende Hubs. Genau, wir haben in Louisville in Kentucky in den USA das sogenannte Worldport. Das ist die weltweit größte Sortierung von UPS. Und wir haben noch vergleichbar mit unserem AirHub hier in Köln in Shenzhen das sogenannte Intra-Asia Hub. Das heißt, dort wird der asiatische Markt abgewickelt und hier bei uns in Köln der europäische Markt. Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also ich meine, wie spielt das Flugzeug, der Hub, LKWs, die UPS-Busse, wie spielt das zusammen? Wie muss man sich das vorstellen? Also, wenn Sie als Kunde mit UPS etwas verschicken möchten, dann haben Sie einmal die Möglichkeit natürlich, das Paket selber zu einem unserer Center zu bringen oder aber Sie lassen das Paket abholen, dann mit so einem braunen Wagen, wie Sie gerade gesprochen haben, unserem Zustellfahrzeug. Dann werden diese Pakete erst einmal in einem sogenannten Center vorsortiert. Das heißt, entweder wenn dieses Paket dann mit dem LKW weiter verschickt werden soll, auf einen LKW geladen oder aber es wird dann zum Flughafen gebracht, dort in einer Sortierung von uns in einen Air-Container, nennen wir das, also für das Flugzeug, verladen. Ja, und dann mit der Maschine beispielsweise dann hier nach Köln geflogen und dann hier in die Sortierung gegeben, auf die nächste Maschine oder auf den nächsten LKW und Kleintransporter verladen und dann beispielsweise vielleicht nach Madrid geflogen. Ja. Und dann wird von dort natürlich dann weiter sortiert, bis das Paket bei dem Adressaten angekommen ist. Ab welcher Größenordnung entfernungsmäßig kommt denn so ein Hub bzw. so ein Flugzeug zum Einsatz? Also wenn ich jetzt zum Beispiel was in Hamburg bestelle, ich komme aus Stuttgart, fährt die ganze Strecke ein LKW oder fliegt da ein Flieger von Hamburg nach Stuttgart oder fliegt der dann über den Hub in Köln, wird da umgeladen, also wie? Nein, bei der Distanz wird das Paket komplett über die Straße transportiert. Wir fliegen nämlich innerdeutsch auch nur München und Berlin-Schönefeld an. Okay, das von heißt, hier aus dann. Genau, von Köln. Unsere Pakete, die hier jede Nacht in Köln reinkommen, die müssen auch mindestens einmal geflogen sein. Das heißt, wir machen hier natürlich eine Strecke Flug, vielleicht dann eine Strecke LKW oder beide Strecken Flug, aber reine Bodensortierung machen wir hier in Köln also nicht. Dafür gibt es dann die sogenannten Ground Hubs. Okay, das heißt also, je nach Entfernung kommt mein Paket nur bis zu einem Ground Hub, wird da von LKW auf LKW oder von LKW auf Busle umgeladen und wenn die Strecke groß genug ist, dann kommt es wahrscheinlich von so einem Ground Hub per großem LKW hierher und wird dann hier auf den Flieger verladen. Genau, das hat einmal mit der Entfernung zu tun und dann selbstverständlich auch noch mit der Serviceart. Wir haben hier in Köln nämlich hauptsächlich das sogenannte Expressvolumen und das wird hauptsächlich natürlich innerhalb Europas geflogen, da es ja innerhalb Europas auch über Nacht zugestellt wird. Mhm. Ein Express Plus schon bis 9.30 Uhr am nächsten Morgen, Express dann bis 12 Uhr mittags und ein Express Saver bis zum Ende des Werktages. Das heißt, nur um das vielleicht kurz klar zu machen, jetzt ist es gerade 22.51 Uhr, wir sitzen hier also gerade nachts, weil ja, wie Sie sagten, die meiste Paketverschickerei eben über Nacht passiert. Das heißt, hier muss nachts sortiert werden. Genau, das ist richtig. Was für Dinge kann ich denn per UPS sinnvoll versenden? Also wir haben uns die Sortieranlage noch nicht angeguckt, das machen wir später. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich da, weiß ich nicht, irgendwas Gefährliches oder was Lebendiges oder was besonders Großes versende, dann passt es hier nicht durch die Sortieranlagen. Also gibt es da irgendwie so Limitierungen, Standardpakete? Ich sag mal so, lebende Tiere verschicken wir eigentlich gar nicht. Es kommt schon mal vor, dass Fische verschickt werden, aber keine Hunde, Katzen, Pferde, Elefanten, das machen wir nicht. Gefahrgut kann unter bestimmten Umständen verschickt werden, da muss man aber bestimmte Auflagen einhalten und das kann auch kein beliebiger Kunde machen. Das sind also wirklich Vertragskunden von uns, die mit uns ein Abkommen haben. Wir müssen natürlich dann auch wissen, dass Gefahrgut verschickt wird und müssen das dann auch in einer bestimmten Position im Flugzeug verladen. Mhm. Deswegen ist das nicht so einfach. Mhm. Das heißt, es gibt sozusagen standardisierte Paketgrößen, Gewichte und Inhalte, mehr oder weniger. Genau, wir unterscheiden unsere Pakete in drei Kategorien. Wir haben einmal Kleinpakete, das sind also kleine Pakete bis zu 5 Kilogramm oder auch Dokumentsendungen. Dann haben wir unsere sogenannten Normalpakete, die dürfen bis 31,5 Kilo wiegen. Und dann haben wir noch die IREX, die wiegen dann bis zu 70 Kilogramm. Und die werden in der Sortieranlage, die wir nachher auch noch im Detail angucken, werden auch dann unterschiedlich behandelt. Genau, die haben alle ihren eigenen Sortierbereich und werden dann abgefertigt. Mhm. Okay. Wenn ich jetzt tatsächlich was verschicken will, was überhaupt nicht in Ihr System hier passt, also auch nicht diese IREX, die sind ja auch in gewisser Weise standardisiert, machen Sie das auch? Oder wenn ich wirklich große Fracht habe, muss ich dann zu, wie habe ich kürzlich gelesen, Wolgast-Nepper gehen, die mit einer großen Antonov kommen und dann meine Betonpumpe einladen und nach Russland, nach Japan fliegen, um Atomkraftwerke zu reparieren, was ja gerade kürzlich passiert ist. Ne? Nein, das müssen Sie natürlich nicht. Das bieten wir also auch an. Das heißt, Cargo, Fracht wird auf Paletten bei uns verladen und dann so in Containerform auf den Paletten gepackt, dass wir es dann auch im Flugzeug anstelle eines Air-Containers, in dem sich Pakete befinden, dann im Flugzeug verladen können, sodass wir natürlich auch möglichst effizient den Raum ausnutzen. Okay. Aber für so richtig oversized Zeug wie so eine achtachsige Betonpumpe, da chartern Sie dann entsprechende Spezialflugzeuge, weil das passt in eine 757 nicht rein. Ja, UPS chartert dann in so einem Fall eine Antonov, damit auch solche Frachtstücke verschickt werden können. Massengüter, wie zum Beispiel irgendwelche verderblichen Früchte und Waren irgendwo aus sonnigen Gegenden, macht das UPS auch oder gibt es da spezielle Anbieter? Da gibt es spezielle Anbieter, für das machen wir jetzt nicht. Okay. Reden wir mal ein bisschen über den Hub hier in Köln-Bonn. Warum gerade hier? Ja, ganz wichtig, der allererste Punkt, wir haben hier kein Nachtflugverbot. Und zwar, wir müssen ja in der Nacht sortieren, um den Service einhalten zu können. Das heißt, wir beginnen erst um 23 Uhr. Die Maschinen kommen zwischen 23 und 1 Uhr jede Nacht hier rein und gehen ab 2.30 Uhr in den frühen Morgenstunden dann auch schon wieder raus. Das heißt, könnten wir hier nachts nicht fliegen, könnten wir hier nicht operieren. Mhm. Deswegen ist das Nacht- oder die Nachtflugerlaubnis, besser gesagt, natürlich ja einer der wichtigsten Punkte hier. Wie viele Flugzeuge sind es so ungefähr, die da? Also jede Nacht kommen mittlerweile 37 Maschinen hier in Köln rein und gehen dann auch nach der Sortierung wieder raus. Was sind das für Flugzeuge? Das sind ganz unterschiedliche Flugzeugtypen. Wir nutzen beispielsweise ganz kleine Propellermaschinen des Typs ATR. Die chartern wir allerdings von der Schweizer Farn Air oder der Luxemburger West Air. Mhm. Dann haben wir eine eigene Flugzeugflotte, die sogenannte UPSCO Airlines. Davon nutzen wir beispielsweise als kleinsten Flugzeugtyp die Boeing 757, die Boeing 767, die Boeing 747 und die MD-11. Mhm. Und sind es dann spezielle Frachter oder sind das, also ich glaube zu wissen, dass zumindest früher mal die Lufthansa ihre Flieger auch für Posttransport vermietet hat, wo man dann die Sitze abgedeckt hat mit irgendwelchen Planen und dann die Briefsäcke draufgestellt hat. Muss ich das so vorstellen oder sind es echte Frachter? Also gibt ja da spezielle Frachtervarianten dieser Flugzeuge. Das sind echte Frachtmaschinen. Es ist schon mal vorgekommen, dass wir eine Passagiermaschine zu einer Frachtmaschine umgebaut haben, aber das ist dann auch genau das Gleiche. Also man sieht keine Sitze mehr, die man abdecken muss. Es sind ganz normale Frachtmaschinen. Das heißt also, es stehen nicht nur im Unterflur die Frachtcontainer drin, sondern auch oben da, wo sonst Sitze sind. Genau, je nach Flugzeugtyp, ab der 767 können wir auf zwei Decks verladen. Mhm. Das heißt, wir nutzen einmal das obere Deck oder Hauptdeck, das Main Deck und dann das Lower Deck, das untere Deck. Mhm. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass UPS irgendwie die dritt- oder viertgrößte Airline der Welt ist. Also furchtbar viele Flugzeuge hat, also hunderte habe ich gelesen. Nicht ganz, wir sind eine der größten Airlines weltweit, das stimmt ja. Okay, aber es sind wirklich mehrere hundert Flieger, die da... Ja, wir haben 233 eigene Maschinen und 294 gecharterte Maschinen, die wir nutzen. Hm. Wo wir gerade über den Flughafen Köln-Bonn reden, hat UPS da so einen eigenen Bereich, eigenes Vorfeld oder ist das integriert mit einem ganz regulären Flughafenbetrieb? Das ist ja ein ganz normaler Touri-Flughafen hier. Also die Start- und Landebahn teilen wir uns natürlich mit den Passagiermaschinen. Die ist nicht nur für uns, die sogenannte Intercont, die wir hier hauptsächlich nachts nutzen. Die ist mit knapp 4 Kilometern auch eine der längsten Europas. Mhm. Natürlich auch hier die längste von den 3 Start- und Landebahnen, die wir hier am Flughafen haben. Space Shuttle Notlandebahn. Genau, richtig. Ja. Genau, die Antonov, die große, war auch schon da. Ja. Und wir nutzen hier nachts die beiden Vorfelder, die nennen sich Whiskey Ramp und Fox Ramp. Mhm. Dort haben wir unsere Parkposition und da stehen da nachts natürlich auch nur unsere Maschinen. Tagsüber sind unsere Maschinen ja nicht da, da sind die dann bei ihrer ursprünglichen Destination und warten darauf, dann wieder nach Köln fliegen zu können. Und da kann es natürlich schon mal vorkommen, dass der Flughafen tagsüber mal eine andere Maschine hier abstellt, aber nachts gehören die uns. Und das Entladen, funktioniert das dann, muss man sich das so vorstellen, dass da Förderbänder direkt ans Flugzeug laufen oder Gabelstapler und Anhängerle und Traktor? Für unsere großen Maschinen nutzen wir die sogenannten Keyloader. Das sind hydraulische Hebebühnen. Die mieten wir auch vom Flughafen selber mit an. Genauso wie das Flughafenpersonal, welche diese Maschinen dann bedient. Da kann man immer 2 Container hintereinander draufschieben. Also direkt aus dem Flugzeug auf die Hebebühne. Die fährt dann runter und dann wartet unten ein sogenanntes TAC, das ist ein gasbetriebenes Fahrzeug, das wiegt schon alleine ungefähr 3 Tonnen und hat noch 2 Anhänger dabei. Mhm. Das sind sogenannte Dollys und dort werden dann diese 2 Container draufgeladen und werden dann in die Hallen gebracht. Okay. Für unsere kleinen Maschinen, die wir gechartert haben, die ATR, da nutzen wir dann wirklich ein Stück mobiles Förderband und dann werden die lose verladenen Pakete aus den kleinen Maschinen auf das Förderband gelegt und dann aber zu einem leeren Container befördert, sodass wir die Pakete dann in einen Container packen und dann auch in die Halle bringen. Okay, also aus Sicht der Halle kommt alles in Containern. Genau. Ja, okay. Definierte Schnittstellen. Die LKWs, die hier ankommen, aus welchem Umfeld ungefähr kommen die? Welcher Einzugsbereich? Die kommen etwa aus einem Umkreis von 500 Kilometer um Köln herum hier jede Nacht rein. Und wir binden also einmal komplett Deutschland über die Straße an. Ich hatte ja eben schon erwähnt, wir fliegen nur Berlin-Schönefeld und München an. Also München gehört nicht mehr zu Deutschland. Das haben sie gesagt. Bayern, Freie Republik Bayern und sowas. Und die Benelux-Staaten können wir aufgrund dessen, ja, aufgrund dieses Radius dann auch komplett über die Straße mit anbinden, fliegen wir also auch gar nicht. Wenn ich ein Paket versende, also was ich mir hier aufgeschrieben habe, war Analogie zu IP, also Internetprotokoll, ist die Strecke, die ein Paket nimmt, vorher fertig definiert? Ist die jeden Tag gleich? Also wenn ich was von Stadt A nach B verschicke, für bekannte A und B, nimmt das Paket immer die gleiche Route oder hängt es davon ab, weiß ich nicht, irgendwo ist ein Stau, der Lastwagen kommt nicht durch, ein Flugzeug fällt aus, es ist schlecht Wetter und Flughafen ist dicht und das Paket wird dann dynamisch geroutet sozusagen. Wie flexibel ist das Ganze? Also in der Regel haben wir natürlich die festen Routen, sowohl die Flugrouten, die jede Nacht hier eingehen und auch wieder rausgehen, sowie auch die LKW- und Kleintransporterrouten. Wenn es natürlich, denke ich mal, zu einer Autobahnvollsperrung kommen würde, würden wir die LKWs natürlich auch umleiten. Aber in der Regel sind die fest. Das heißt aber auch, es gibt quasi so eine Art Linienflugplan. Es fliegen im Prinzip jede Nacht die gleichen Flieger oder die gleichen Kapazitäten zumindest von A nach B, wie bei einer Airline auch mit fest definierten Flügen. Genau. Und wenn der Flieger voll ist, dann kann ich nichts mehr versenden? Oder gibt es auch Überbuchungen, so dass dann... Nein, also wir wissen vorher schon, was uns an Paketvolumen erwartet und könnten dann im Vorfeld, falls es mal passieren sollte, dass aus welchen Gründen auch immer dann ja viel mehr Paketvolumen für eine Maschine dann vorhanden ist, könnten wir natürlich eine unserer beiden Standby-Maschinen beispielsweise einsetzen, die wir hier in Köln haben. Aber ansonsten, wie gesagt, wissen wir schon im Laufe des Tages oder auch schon Tage vorher, was an Paketvolumen hier jede Nacht reinkommt. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, wenn Apple mal wieder irgendein total geiles Gerät rausbringt, ja, und dann innerhalb von ein paar Tagen die ganzen Vorbestellungen rausschicken muss. Ich meine, die gehen jetzt nicht aus Köln raus, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da einfach dann wirklich so viel Zusatzvolumen anfällt, dass das für sie spezielle Reaktionen erfordert, sagen wir es mal so. Ja, aber das wissen wir ja dann auch schon im Vorfeld, genau. Wir hatten, ich glaube, das iPhone war das letzte Mal hier auch bei uns, da weiß ich auch, da kamen ganz viele dieser kleinen iPhones hier an. Gut, die nehmen jetzt nicht so viel Platz weg, da ist das nicht so schlimm, aber das weiß man dann vorher und dann plant man das natürlich. Das heißt also, wenn Kunden große Mengen an Paketen haben, dann müssen die das auch, also wenn ich zum Bäcker gehe, ja, 3 Wecken kann ich sofort kaufen, aber wenn ich für meinen ganzen Geburtstag 27 Brezeln und 72 Wecken will, muss ich das vorher anmelden. Ist das hier auch so? Muss ich quasi voranmelden, wenn ich größere Mengen verschicken will, damit sie planen können? Ja, das sind ja natürlich dann große Vertragskunden von uns, die größere Shipments verschicken, dann von mehreren hundert Paketen und das wird natürlich ganz normal dann angemeldet, sodass wir auch damit planen können. Wollen Sie noch ein bisschen was zu den Zahlen sagen? Wie viele Pakete pro Nacht, wie viele Lastwagen, Flugzeuge, haben wir schon gesagt, 37. Ja, also LKWs kommen jede Nacht, LKW und Kleintransporter zusammen, muss ich dazu sagen, über 300 rein. Und an Paketen haben wir momentan eine Sortierkapazität von bis zu 110.000 Pakete pro Stunde. Und wir sortieren hier jede Nacht 3,5 Stunden. Wir haben auch noch die Möglichkeit, dann diese Sortierkapazität zu erhöhen auf 165.000 Pakete pro Stunde. Das wäre dann in der Phase 2. Also mit anderen Worten durch einen Anbau. Nicht jetzt, heute machen wir mal mehr. Nein, das geht natürlich nicht. Das ist aber auch kein Anbau. Das heißt, wir haben die Kapazität hier in der Halle. Wir müssen nur zusätzliche Bandanlagen dann installieren und in das bestehende System integrieren. Wo kommen solche Bandanlagen eigentlich her? Kann man die von der Stange kaufen? Sind das Sonderanfertigungen? Wer baut sowas? Ein großer Teil unserer Bandanlage wurde von Siemens konstruiert und unsere kleinen Tiltray-Sorter, die sind von Bäumer. Aber ich denke, von der Stange sind die alle nicht. Also das sind quasi Sondermaschinen. Genau, ich denke, da bin ich jetzt aber auch nicht so gut drin. Okay, ich habe mal eine Briefsortieranlage von Siemens gesehen, das war ziemlich beeindruckend. Wollen wir noch, bevor wir uns nachher die einzelnen Aspekte der Sortierung angucken, kurz einen kleinen Überblick geben, dass wir so einen Leitfaden haben, an dem wir uns nachher entlang hangeln können. Die Flugzeuge kommen irgendwann an und das Erste, was passiert nach der Landung, ist wahrscheinlich, sie werden erstmal entladen, oder? Genau, das ist richtig. Also das Equipment steht auch meistens schon auf der Parkposition bereit, sodass, wenn die Maschinen dann angekommen sind, auch direkt entladen werden können. Wir haben nämlich dieses sehr kurze Zeitfenster von 3,5 Stunden nur jede Nacht. Deswegen müssen wir wirklich jede Minute nutzen. Das heißt, die Maschinen werden entladen, die Container werden dann in die Sortierung direkt gebracht, das heißt in die Hallen gefahren, entweder in die Hallen 4 bis 7 oder in die Frachthalle West, je nachdem, was für ein Volumen sich an Bord befindet. Wir sortieren nämlich in den beiden Hallenkomplexen nicht das gleiche Volumen. Wir sortieren beispielsweise in den Hallen 4 bis 7 hauptsächlich das Volumen, welches in die USA oder nach Asien verschickt werden soll, und hier bei uns in der Frachthalle West hauptsächlich das Volumen, welches innerhalb Europas dann weiter verschickt wird. Nochmal kurz zum Verständnis, wo wir gerade davon reden. Es kann ja im Prinzip jeder Flieger Fracht mitbringen, die in einem beliebigen anderen Flieger wieder rausgeht. Das heißt, es müssen eigentlich erstmal alle da sein, dass ich alles in die Sortierung kippen kann, sodass ich dann auch wieder alle beladen und alle wieder abhauen. Ich kann es also nicht sozusagen zeitlich strecken, weil ja erstmal alles da sein muss. Nein, also sobald eine Maschine hier angekommen ist, werden die Pakete, die an Bord sind, auch direkt in die Sortierung gegeben, und dann nach und nach werden alle Maschinen, die dann nach und nach hier reinkommen, genauso entladen. Ah, aber der Abflug, es kann erst die erste wieder gehen, wenn die letzte da war. Genau. Oder gelandet ist, genau. Sortiert wurde. Nach der Sortierung dann so, ab 2:30 Uhr darf dann die erste Maschine wieder raus. Okay, alles klar. Das heißt, es ist dann auch tatsächlich so, dass da dann mehr oder weniger innerhalb von einer, weiß ich nicht, halben, dreiviertel Stunde die alle abhauen. Nein, bis 5 Uhr morgens dauert das ungefähr. Ah, ist dann doch gestreckt. Genau. Okay. Nur die Sortierung an sich ist bis 2.30 Uhr über die Bühne gegangen. Wir waren gerade bei dem Versuch, einen Überblick zu geben. Die Flugzeuge sind entladen, die Container sind in der entsprechenden Halle angekommen. Jetzt werden die Container entladen, weil wir auch nicht Container sortieren, sondern Pakete. Genau, das heißt, die Pakete werden im sogenannten Unload-Bereich entweder aus den Air-Containern entladen oder natürlich auch aus den LKW- und Kleintransportern, werden dann auf das Förderband gelegt und die Sortierung beginnt. Okay, und am Ende der Sortier-Magic, über die wir uns dann nachher sicherlich noch im Detail unterhalten werden, kommen die dann wieder in entsprechenden Ziel-Containern oder Enden von Förderbändern raus. Genau. Und werden dann wieder in Container geladen. Die werden dann wieder in Container verladen oder in LKW und Kleintransporter, je nachdem, wo sie hingeschickt werden. Die Verladerei in Container funktioniert aber händisch, oder gibt es da automatische Container-Paketstapelmaschinen? Nein, das machen natürlich Mitarbeiter von uns. Die scannen die Pakete dann noch einmal, bevor sie verladen werden. Die bekommen dann ihren sogenannten Outbound-Scan und dann werden die Pakete auch von Hand in den Containern verladen. Das ist vielleicht auch was, was man vielleicht irgendwann noch erwähnen sollte, die Bedeutung des Barcodes und des Scans. Ne? Also hier passiert alles über Barcodes und alle paar Meter wird irgendwas gescannt, sodass man immer weiß, wo welches Paket ist. Genau, und auch, dass der Kunde danach verfolgen kann, wo sich sein Paket gerade befindet. Nach der Entladung bekommen die Pakete ihren sogenannten Inbound-Scan. Ja. Das heißt, der Kunde kann im Internet auch nachverfolgen, aha, mein Paket ist jetzt in Köln angekommen, und wenn das Paket durch die Sortierung gegangen ist, bekommt es den sogenannten Outbound-Scan und dann weiß der Kunde, mein Paket wird jetzt Köln in der nächsten Zeit verlassen, ist also schon verladen. Spielt Zoll eine Rolle? Ich weiß nicht, wie das läuft. Bin ich als Sender verantwortlich, mein Paket sozusagen zu Hause beim Zoll zu deklarieren, oder macht das UPS dann auch? Oder wie? Der Kunde kann uns einen Verzollungsauftrag geben. Das heißt, UPS übernimmt dann die Verzollung bzw. den Auftrag und gibt das an den Zoll weiter, meldet diese Pakete dann also beim Zoll an. Und wir haben hier in Köln in unserem AirHub auch eine eigene Zollabteilung. Mhm. Das heißt, die Zöllner kommen auch nachts hier zu uns und schauen sich Pakete an. Okay. Zwei Dinge, die wir jetzt nicht besprochen haben, die wir uns aber nachher angucken werden, die sozusagen querschnittlich sind, ist zum einen der Hub-Kontrollraum, wo eben sozusagen die insbesondere die Sortieranlage beaufsichtigt und gepflegt wird, und die Koordinierung der Flugzeuge des EASC, European Air Service Center, wo eben quasi dann das Hub mit den Flugzeugen redet. So, damit sind wir mit dem einführenden Überblick am Ende und wir beginnen jetzt unseren Rundgang über den AirHub. Also wir haben insgesamt über 30 Kilometer unserer Bandanlage in beiden Hallenkomplexen verbaut, und aufgrund dessen konnten wir natürlich keine Zwischenwände mehr installieren und haben deswegen zusammen mit der Technischen Universität Aachen einen Gitterboden entwickelt, sodass, wenn es im schlimmsten Fall einmal brennen sollte, der Rauch dann nach oben abziehen kann. Im Dach würden sich dann auch noch Luken öffnen und an den Seitenwänden Lamellen. Okay, das heißt, Sie haben quasi das obere Stockwerk, über das wir jetzt gleich laufen werden, nicht vom unteren getrennt, sodass der Rauch weg kann. Genau, das ist also ja durch den Gitterboden durchlässig. Okay. Okay, wir befinden uns jetzt hier an der ersten von unseren zwei sogenannten Paketverbindungsbrücken. Und zwar haben wir diese Paketverbindungsbrücken installiert, um den Paketfluss zwischen unseren beiden Hallenkomplexen, das heißt den Hallen 4 bis 7 und der Frachthalle West, über die Straße garantieren zu können. Diese Paketverbindungsbrücke, an der wir jetzt hier stehen, ist 152 Meter lang. Wir haben 7 Förderbänder hier installiert Und man kann also an der Stelle auch schon ganz gut sehen, dass das gesamte Band redundant ist. Das heißt, wir haben immer mehrere Möglichkeiten, um ans gleiche Ziel zu gelangen. Man kann hier auch sehen, wir haben eine Kameraüberwachung. Das heißt, die gesamte Bandanlage wird visualisiert, sodass dann im Kontrollraum die Mechaniker und Mitarbeiter direkt sehen können, wenn ein Defekt oder ein Paketstau irgendwo entstanden ist und dann auch gezielt eingreifen können. Und die Pakete, die jetzt hier auf den Bändern laufen, sind die jetzt aus allen drei Klassen, die Sie vorhin erwähnt haben? Nein, das sind jetzt hauptsächlich die normalen Pakete, also die Normals, bis zu 31,5 Kilo. Es ist ja so, dass wir in den Hallen 4 bis 7 hauptsächlich das Volumen für den asiatischen und amerikanischen Markt sortieren und in der Frachthalle West das Volumen für den europäischen Markt. Und wenn jetzt in einem Container, der beispielsweise hier vor der Frachthalle West entladen wurde, auch Volumen für die Hallen 4 bis 7 dabei ist, haben wir also hier die Möglichkeit, dieses Paketvolumen in die Hallen zu transportieren. Und nur für die, die jetzt hier logischerweise nicht stehen und es nicht sehen, wir stehen hier auf so einer Art Übergangsbrücke und sind hier 3-4 verschiedene Förderbänder und alle 2 Meter ein Paket. Und die Kollegin hat ja gerade schon gesagt, Redundanz. Im Prinzip muss ich das vorstellen wie ein Rangierbahnhof, wie bei der Eisenbahn, viele Weichen, viele verschiedene Gleise, wo es dann eben auch diesen zentralen Kontrollraum gibt, der den Paketfluss eben entsprechend sicherstellt, wird man später noch drüber reden. Wir transportieren natürlich nicht nur unsere Normalpakete hier über diese Paketbrücken. Man kann nur von dieser Position hauptsächlich die Normalpakete sehen. Die IRIX-Pakete werden unten drunter unter den drei sichtbaren Förderbändern auf einem separaten Förderband, dem sogenannten IRIX Highway, transportiert. Und unsere Smalls, also die kleinen Pakete, sind schon zusammengefasst in sogenannten Transportsäcken hier unterwegs. Deswegen sieht man natürlich hier keine Dokumentsendungen oder ganz kleinen Pakete. Okay. Sie hatten vorhin die Zahl 30 Kilometer genannt. War das die Gesamtlänge aller Förderbänder? Genau, das ist auch auf beide Hallenkomplexe bezogen, also nicht nur für die Frachthalle West, sondern auch für die alten Hallen 4 bis 7. Noch eine andere Frage. Das ist ja hier vermutlich, Sie hatten vorhin auch gemeint, das muss alles sehr schnell gehen mit der Sortierung. Das heißt, es ist darauf ausgelegt, dass die Bänder permanent laufen. Kommt das öfter vor, dass sich da mal irgendwas verklemmt und die Bänder dann angehalten werden müssen? Nein, gar nicht. Es kann natürlich schon mal sein, dass das Band kurzzeitig stoppt, um einen Paketstau zu verhindern. Aber ansonsten laufen die permanent durch und die Pakete kommen somit auch immer alle pünktlich zu ihrem Sortierziel. Das heißt, dieser Bandstopp, um einen Stau zu verhindern, ist quasi eine planmäßige Sache. Genau, das ist notwendig, dass die Pakete nicht ineinander crashen. Wir sind jetzt hier im Zollbereich oder vorm Zollbereich. Wollen Sie ein bisschen was dazu erzählen? Holger Henke ist mein Name, ich bin zuständiger Supervisor hier in der Customs Area im Zollbereich des Airhub in Köln-Bonn. Und ich bin dafür zuständig, dass alles hier in Zusammenarbeit mit dem Zoll so reibungslos wie möglich abläuft. Der Zollbereich ist eine sehr wichtige Schnittstelle hier in unserem Airhub, weil wir bilden ja im Prinzip das Reinkommen der Pakete aus EU-Drittländern und hinterher das Zustellen innerhalb Europas. Das heißt, wenn das nicht Hand in Hand mit den Zollbehörden läuft, haben wir wiederum als Firma UBS auch nicht die Möglichkeit, die Pakete in der Zeit zuzustellen. Und insofern ist das ein ganz wichtiger Bereich, im Übrigen muss man sagen, in Zusammenarbeit mit den Zollbehörden. Das heißt, die Zollbehörden sind hier quasi im Haus auch? Genau, das ist was Besonderes. Also längst nicht gang und gäbe in allen Unternehmen, dass mit dem Zoll so eng zusammengearbeitet wird. Wir haben 2 Bereiche in dem Zoll, in der großen Customs Area, wie wir sie nennen, wo der Zoll auch anwesend ist, wo Beschauungen gemacht werden, wo gegebenenfalls mit dem Zoll kommuniziert werden muss. Und das ist eine sehr gute Zusammenarbeit hier am Standort. Aber Sie sind auch im Prinzip darauf angewiesen, dass die Pakete pünktlich und richtig angemeldet werden, weil Sie können ja nicht jedes Paket hier einzeln angucken oder die Papiere inspizieren. Das sind ja viel zu viele, oder? Genau, das ist eben das, was wir machen mit dem Zoll. Das war ja früher alles so, dass man jedes Paket einzeln dem Zoll vorführen musste und jedes Paket einzeln noch dementsprechend bearbeitet werden muss. Das läuft ja heute alles über Computersysteme. Deshalb gibt es hier dementsprechend Computerschnittstellen mit den Zollcomputern, wo das im Prinzip alles systemtechnisch abläuft. Das heißt, die meisten Pakete, die heute Nacht hier aus EU-Drittländern ankommen, müssen hier gar nicht mehr bearbeitet oder gehandelt werden, sondern die sind schon freigegeben, gehen direkt in die Sortierung. Nur einige wenige Pakete müssen hier bei uns im Zollbereich gehandelt werden. Ist quasi, muss ich wahrscheinlich vorstellen, wie ein Flugplan in der Fliegerei, wo das Paket mit Inhalt, zu verzollenden Betrag und so weiter schon komplett vordefiniert, vorangemeldet ist. Und Sie gucken quasi nur noch, ob ein Paket ankommt, für das es eben gerade keine solche Anmeldung gibt, und machen dann die Spezialbehandlung. Genau so ist das. Im Prinzip geht das ja alles über Datensätze. Wir überspielen dem Zoll die Daten der Pakete, die nachts hier reinlaufen. Der Zoll entscheidet dann im Endeffekt, was passiert mit den Paketen. Einige Pakete müssen beschaut werden, andere Pakete gehen direkt in die normale Sortierung über. Und dementsprechend werden die Pakete hier auch in der Sortierung gehandelt. Entweder gehen sie direkt rein oder sie müssen hier nochmal in den Zollbereich. Wir laufen hier jetzt durch eine relativ große freie Fläche. Das ist genau der Bereich, den Sie vorhin erwähnt haben, für die potenziell noch steigende Kapazität, oder? Genau, wir sind ja hier oben auf der 19-Meter-Ebene. Das heißt, hier findet neben dem Zollbereich auch die sogenannte Kleinsortierung statt. Und wir haben jetzt hier noch Freifläche gelassen, sodass wir zu unseren vorhandenen zwei Kleinsortieranlagen dann auch noch zwei weitere installieren können, um dann später in die Phase 2 übergehen zu können. Phase 2 ist bei Ihnen so ein Standortentwicklungsthema, also Phase 2 Ausbau von Köln-Bonn, oder? So muss ich mir den Begriff vorstellen. Genau, das ist unsere Ausbaumöglichkeit, die wir haben, und von 110.000 Paketen pro Stunde dann auf 165.000 Pakete pro Stunde übergehen zu können. Okay, ich sehe gerade dieses Ding da. Ist das so ein Kleinsortierer, der mit gegenläufigen Bändern von Siemens? Diese Kleinsortieranlagen, die wir hier sehen können, unsere sogenannten Tiltray-Sorter, wurden von Bäumer entwickelt, sind also ausnahmsweise keine Siemens-Anlagen. Okay, aber die, damit werden, ja, ich sag mal, Dinge in Briefgröße sortiert. Genau, die kleinen Pakete und Dokumentsendungen bis zu 5 Kilogramm. Das sollten wir vielleicht mal noch ein bisschen kurz beschreiben, wie man sich sowas vorstellen muss. Da wandert quasi ein riesig großes, langes Förderband mit Taschen, in denen dann nachher die Gegenstände, die Pakete, die Briefe drin sind. Und das wird dann, je nachdem, wo das Ding hin soll, an einer bestimmten Stelle abgeworfen, und da steht dann eben ein Sack drunter, der das Ganze auffängt, und der Sack hat dann, ich sag mal, bildlich gesprochen, die Postleitzahl drauf. Genau, so ist das eigentlich schon ganz richtig erklärt. Wir sortieren also hier oben auch wieder über 200 verschiedene Länder und weltweite Wirtschaftszentren und haben also hier die Möglichkeit, die kleinen Pakete zu einem Transportsack zusammenzufassen. Das heißt, wenn dieser Transportsack dann gefüllt ist, bekommt er einen sogenannten Mutterbarcode, auf dem sich all diese kleinen Pakete dann befinden. Und der Mitarbeiter, der diesen Transportsack dann später an seiner Position erhält, muss dann nicht 15 kleine Pakete dann scannen, sondern einfach nur diesen einen Barcode und hat dann all diese 15 kleinen Pakete mit einmal gescannt. Ich habe gerade leichtsinnigerweise den Begriff Postleitzahl erwähnt. Haben Sie auch so ein System? Ich meine, die Post bricht Deutschland runter auf, weiß ich nicht, Kreise und wie, was auch immer von der Logik hinter der Postleitzahl steckt. Haben Sie auch so eine hierarchische Gebietseinteilungsgeschichte? Also im Endeffekt sortieren wir ganz klar erstmal nach Postleitzahlen. Darüber liegt bei uns nochmal ein eigenes System. Das heißt, im Endeffekt kann man sich so vorstellen, dass jedes Hub, jedes Center nochmal eine eigene UPS-interne Postleitzahl hat. Das natürlich für die Sortierung erstmal zugrunde gelegt wird. Das heißt, wenn man jetzt an die Kleinpaketsortierung denkt, konsolidieren wir viele, viele kleine Säcke zu einer größeren Einheit und schicken die jetzt an ein größeres Hub, zum Beispiel 079 wäre Stuttgart, 03459 wäre dann das Hub hier in Köln. Das ist die Sortierung, die da erstmal drüber liegt, ja. Das heißt, Sie routen sozusagen erstmal innerhalb des UPS-Netzes mit für das UPS-Netz spezifischen Nummernkreisen, und dann, wenn da am Ziel angekommen, dann kommt quasi die echte Welt zum Einsatz. In der Tat, dann kommt die echte Welt, dann geht es um die Postleitzahlen, nach denen wir dann die Zustellfahrzeuge bestücken und letztendlich auch die Paketzustellung machen. Wir haben gerade eine neue Stimme gehört, die sich jetzt kurz vorstellt. Mein Name ist Heiko Becker, ich bin verantwortlich für das Welcome Center hier am Flughafen. So, wir haben jetzt unseren Standort gewechselt. Wir sind nach Amerika geflogen und sind jetzt hier in Houston bei der NASA im Kontrollzentrum. Jedenfalls sieht es hier so aus. Tatsächlich sind wir im Hub-Kontrollraum. Ist das richtig? Guten Abend, das ist richtig. Genau, und wir unterhalten uns jetzt mit Heinz Schmidt, Flow Operator. Heißt, dass Sie die Anlage steuern, oder wie muss ich das vorstellen? Steuern nicht, aber ich überwache die Flüsse, also sobald das Paket die Anlage betritt, bis es die Anlage wieder verlässt. Okay, das heißt, die Anlage an sich ist insofern vollautomatisch, dass die Pakete am Anfang gescannt werden und dann das Routing vollautomatisch passiert. Korrekt, die Pakete werden immer wieder an bestimmten Punkten abgepasst, und so können wir überwachen, wo die Pakete hinlaufen. Welche Möglichkeiten haben Sie denn überhaupt, den Weg eines Pakets zu ändern? Also Analogie Eisenbahn, da gibt es Weichen. Wie machen Sie das hier? Ich kann natürlich jederzeit den Datenfluss anpassen. Der Kollege, der neben anderem Schreibtisch sitzt, der hat jederzeit die Möglichkeit, über verschiedene Protokolle an Datenbanken die Ziele zu ändern. Und somit wechselt das Paket dann das Ziel auf der Anlage. Und physikalisch macht es das tatsächlich über Weichen? Oder wie muss man sich das mechanisch vorstellen? Wie biegt ein Paket ab? Wir haben im Prinzip ein geschlossenes Kreissystem. Und innerhalb dieses Kreises passiert jedes Paket immer wieder einen bestimmten Punkt, an dem es neu eingelesen werden kann. Und sobald es diesen Punkt passiert, kann man das Ziel ändern, sodass es dann an einer anderen Weiche abgeworfen wird. So könnte man sich das quasi vorstellen. Wir haben verschiedene Abwurfziele von einem Kreis und dieses Ziel kann man ändern. Also das heißt, wenn ein Paket das Band wechselt, dann wird es, ja weiß ich nicht, mit so einem Stempel vom Band abgeworfen und fällt auf ein anderes, oder wie muss ich das vorstellen? Das hat im Prinzip ein Kippschalensystem. Auf jedem Kreis sind verschiedene Kippschalen angeordnet. Dort geht das Paket drauf und wenn es abgeworfen wird, dann kippt die Schale einfach runter und befördert das Paket auf eine Rutsche. Okay, alles klar. Was machen Sie jetzt hier? Also ich meine, wir sehen hier eine große Excel-Tabelle, erstaunlicherweise, die was uns anzeigt. Ja, die Excel-Tabelle ist insofern einfach praktisch, weil man dort schnell was ändern kann. Und wir gucken uns einfach an, was haben wir in den einzelnen Bereichen gemacht, was hätten wir machen sollen. Und läuft alles nach Plan? Wenn nicht, können wir den einzelnen Abteilungen unter die Arme greifen, dass wir wieder auf Plan kommen oder möglicherweise auch über Plan gehen, was ja wünschenswert ist. Was heißt das? Also Sie gucken quasi, ob irgendwo sich ein Stau bildet oder zu viel Pakete pro Zeiteinheit anfallen oder was haben Sie für Möglichkeiten einzugreifen? Sie sagten, es passiert, läuft alles automatisch. Was tun Sie dann? Was ich im Prinzip machen kann, ich kann zum Beispiel sagen, unten ist ein LKW voll mit Paketen und wir haben natürlich mehrere Rutschen, von denen jede Destination beladen werden kann und dementsprechend kann ich die Rutsche umstellen lassen, sodass die Pakete an den zweiten LKW fahren, statt an den ersten, wenn der erste voll ist. Das ist eine Möglichkeit. Oder zu sagen, ein Kunde möchte das Paket wieder zurückhaben, wir ändern das Ziel und schicken das Paket wieder zurück, können das dann über diese Tabellen zum Beispiel machen. Okay. Haben Sie in dem System, also in dem Sortieranlagensystem, die Möglichkeit, Umleitungen einzubauen, wenn irgendwo mal ein Stückchen Förderband kaputt geht oder irgendeine Abkippschale kaputt ist? Wie fehlertolerant ist das System ausgelegt? Wie muss ich das vorstellen? Wenn eine dieser Schalen nicht mehr funktioniert, dann wird sie einfach nicht mehr angefahren. Dann bleibt die im Prinzip für das System tabu und es wird einfach die nächste weiter benutzt. Es gibt allerdings keine direkte Umleitung in dem Sinne. Wir haben nur mehrere geschlossene Systeme, die voneinander unabhängig sind, sodass man da jederzeit eine Alternative hätte. Das heißt, Sie haben quasi mehrere parallel arbeitende Sortiersysteme. Das heißt also, wenn... damit ich es verstehe. Das ist quasi ein geschlossenes... Also es ist wahrscheinlich nicht wirklich ein Kreis, aber ein geschlossenes Band mit diesen Abkippmöglichkeiten. Die Abkippmöglichkeiten kippen von einem Band auf ein anderes, weil wahrscheinlich eine bestimmte Destination nur an einem Band letztendlich ansprechbar ist. Richtig? Das heißt, Sie müssen quasi beim Sortieren überlegen, auf welchem Band kommt das Paket rein, in welches wird es quasi eingekippt und auf welche müssen wir das umleiten, sodass dann irgendwann am endgültigen Abwurfpunkt für das endgültige Ziel ankommt. Ist das so ungefähr so richtig? Ich denke, das kann man in etwa so sagen. Ja, also das Paket kommt auf den Sorter, der tatsächlich nahezu kreisförmig ist. Und von da aus hat er dann jede Menge Möglichkeiten, das Paket wieder abzuwerfen. Zum Beispiel könnte es auch erstmal in die Customs Area gehen. Dort bearbeiten wir Zollvolumen und die können es dann einfach wieder auf dieses geschlossene Kreissystem auffördern, wovon es dann wieder in den Outbound geht an die Destination. Ich, wie gesagt, hatte mal die Gelegenheit, eine Briefsortieranlage bei Siemens zu sehen und die haben ja das Problem, dass die Handschrift erkennen müssen. Sie haben ja den Luxus, wenn man so will, dass auf jedem Paket ein schön eindeutig lesbarer Barcode drauf ist. Das heißt also, Sie haben auch nicht das Problem, dass das Paket jetzt erstmal 5 Minuten im Kreis rumfährt, bis irgendjemand von Hand die Handschrift entziffert. Also das haben Sie nicht. Sie haben eine vernünftige EDV dahinter und keine Handschriftproblematik. Das ist richtig, es gibt keine Handschriftproblematik, wobei wir nennen das Small Sort, da fallen zum Beispiel Letter drunter, da haben wir nochmal ein eigenes Sortiersystem, das nennt sich die Bäumer Sorter. Dort verarbeiten wir nur kleine Pakete, auf die Hauptanlage schicken wir nur großes Volumen. Okay, wir haben ja schon drüber geredet, dass Sie nachts zwischen 11 und weiß nicht mehr, halb drei, mehr oder weniger in 3,5 Stunden die Sortierung durchführen müssen. Das heißt, da sind die Anlagen, die Sortieranlagen dann in Betrieb, sollten da möglichst auch nicht ausfallen. Das heißt, Sie haben im Prinzip einen restlichen Tag Zeit, die Anlage zu hegen und zu pflegen und zu tunen und zu reparieren. Das kann man sich im Prinzip so vorstellen. Die Mechaniker checken jeden Tag einmal komplett die gesamte Anlage durch und dementsprechend haben wir da auch wenig Probleme. Und wenn jetzt tatsächlich mal was kaputt geht während der Sortierung nachts, dann würden Sie einen solchen geschlossenen Kreis mehr oder weniger stilllegen dann. Ich meine, ich verstehe schon, dass Sie alles tun, dass es nicht passiert, aber das wäre dann die Konsequenz eigentlich, wenn da irgendwo sich ein Förderband völlig verheddert oder ein Zahnrad explodiert oder irgendwas halt wirklich kaputt geht. Das wäre sicherlich möglich, aber zum Glück nicht nötig. Okay, also Sie haben dann keine Eingreifteams, die dann jetzt rausspringen und das Ding dann reparieren nachts während der Sortierung? Es gibt natürlich solche Notfallpläne, es sind überall in der Anlage Mechaniker verteilt, die dort eingreifen könnten, aber wie gesagt, bisher ist es nicht nötig. Okay, ja. Hier sind, weiß ich nicht, 20, 30 Leute, die alle 2, 3 Bildschirme vor sich haben. Wie ist da die Arbeit aufgeteilt? Macht da jeder seinen eigenen Teilbereich? Hat da jeder seinen eigenen Sorter, sein eigenes Förderband? Das ist nach Aufgabenbereichen aufgeteilt. Ein Bereich kümmert sich nur um die Anlage und koordinieren die Mechaniker. Ein Bereich kümmert sich nur um die Anlage und Paketdaten, Anfragen etc., Sondersetups und so weiter. Und dann haben wir natürlich noch unsere Chefetage. Okay, das wäre dann dort der Flight Controller bei der NASA, ist äquivalent. ist das Management, ja. Okay. Wir laufen jetzt hier gerade an den Sortern vorbei, wo wir gerade schon gesagt haben, die quasi in die entsprechenden Zielsäcke abkippen. Die Sortieranlage an sich ist natürlich automatisiert, aber wir sehen hier immer wieder Leute rumlaufen, unter anderem zum Beispiel, um die vollen Säcke dann abzuholen. Das ist also noch manuelle Arbeit. Genau, wenn einer dieser Transportsäcke dann bis zum Maximum mit kleinen Paketen gefüllt ist, dann muss dieser Transportsack natürlich gewechselt werden, weil an dieser Stelle dann auch erstmal kein weiteres Paket mehr abgeworfen werden kann. Und zwar wird durch eine Lichtschranke die Füllhöhe angezeigt, beziehungsweise dass dieser Transportsack wirklich gefüllt ist. Und im schlimmsten Falle müsste dieses kleine Paket, was sich jetzt noch oben auf dem Förderband befindet, dann eine weitere Runde drehen, es sei denn, wir haben diese Destination zufällig gedoppelt, weil wir haben, wie ich Ihnen schon sagte, die Möglichkeit, über 200 Länder und weltweite Wirtschaftszentren zu sortieren und haben ungefähr 570 dieser Sortierfächer. Das heißt, wir können also die volumensstarken Positionen auch doppeln. Und wir sind jetzt hier gerade ein paar Treppen runtergelaufen. Wir sind jetzt irgendwie 2, 3 Stockwerke weiter unten. Und der gesamte Zwischenraum auf diesen 3, 4, 5 Ebenen ist voll mit Förderbändern. Also wir werden hier auch mal noch 1 oder 2 Fotos machen, die so ein bisschen die Perspektive hier in diesem Förderband-Dschungel illustrieren. Ich würde schon gerne mal mitfahren hier. Bestimmt witzig, ja, wobei es keine Loopings und Steilkurven hat. Ja. Genau, richtig für dich. Und man läuft Gefahr, durch so eine Kippschale plötzlich irgendwo ausgekippt zu werden. So, jetzt sind wir hier wir sind jetzt hier auf Ebene 0 im Erdgeschoss, richtig? Genau, wir befinden uns jetzt auf der sogenannten 0-Meter-Ebene, das ist der Outbound-Bereich. Das heißt, hier werden dann die Pakete ja entweder in ihre Air-Container oder in die LKW- und Kleintransporter reingescannt und dann auch verladen. Sie bekommen also jetzt an dieser Stelle ihren Outbound-Scan. Okay, und der Boden hier ist genauso strukturiert wie in Frachtflugzeugen, wo kleine drehbare Rollen im Boden eingelassen sind, sodass die Container ja beliebig in jede Richtung mit quasi null Widerstand geschoben werden können, sodass wahrscheinlich auch einen vollen Container eine normale Person schieben kann. Genau, die Container wiegen ja schon mal 2 oder 2,5 Tonnen und aufgrund dieses Rollenbodens kann man die Container sowohl hier in der Halle ganz bequem alleine hin und her bewegen, wie dann auch im Flugzeug, sodass sie ihre Position dann einnehmen können. Und der Vorteil ist eben, dass der Container selber dann keine Rollen haben muss. Genau. Das heißt, die Container kommen hier voll, also woanders, voll rein, genau. werden von Hand ausgeladen und auf die Bänder gelegt und dann passiert die Sortiermagic und am Gegenende wird es wieder von Hand in die Container reingeladen. Genau, also am Anfang der Sortierung, wenn die Pakete entladen werden, brauchen wir also Arbeitskräfte, die das machen und zum Schluss, wenn sie dann die Pakete wieder verladen, genauso. Okay. Jetzt haben wir gerade hier den Rollenbodenbereich verlassen und sind jetzt in einem Bereich, wo diese Traktoren mit den Trolleys rumfahren, wo quasi die Container auf den Wägelchen ankommen, von den Wägelchen runtergenommen werden und ab da dann sozusagen im Rollenbodenbereich von Menschen hin und her geschoben werden. Und wir gehen jetzt raus aufs Vorfeld und ich bitte zu beachten, obwohl es windet, gibt es jetzt keine Windgeräusche, weil wir nämlich unsere tote Katze heute einsetzen, die wir besorgt haben nach Beschwerden von euch das letzte Mal. Ja, wir sind jetzt auf dem Vorfeld. Ich sehe, was sehe ich denn? Eine 2767, eine 57, nochmal eine 67 und angeblich kommt irgendwann jetzt dann ein Jumbo hier. Also eine 47, 400F vermutlich, Frachter. Und wir sind jetzt hier, wie gesagt, auf Höhe auf dem Vorfeld. Wir sehen hier die ganzen Traktoren, die jetzt in diesem Fall leere Container in die Hallen fahren zum Beladen, weil die vollen Container über eine Rampe auf den ersten Stock hochgefahren werden, um sie zu entladen. Also unten Erdgeschoss beladen, leere Container in die Halle, volle Container raus, erstes Geschoss, volle Container rein. Genau, das ist richtig. Container werden also im ersten Stock quasi entladen und die leeren Container werden dann natürlich auch wieder runtergebracht, sodass sie hier unten neu beladen werden können. Genau. Und die Container haben natürlich auch angepasste Formen, je nachdem, wo im Flugzeug sie verwenden. Ich glaube, die Container an sich sind standardisiert, aber es gibt eben Container für den Unterflurbereich und Container für den Passagierkabinenbereich und dementsprechend haben die dann eben andere Formen. Knapp 100.000 von Lastwagen und Zustellfahrzeugen oder nur Zustellfahrzeuge? Wir haben verschiedene Fahrzeuge. Wir nutzen beispielsweise auch Fahrräder in den engen Innenstädten, beispielsweise in Köln, sodass man da auch die Pakete ja bequem zustellen kann. Dann haben wir also das ganz klassische Zustellfahrzeug. Und wir nutzen auch alternativ betriebene Fahrzeuge und natürlich dann auch die großen LKWs und auch in Venedig Motorboote. Und da ist die Gesamtsumme, wie gesagt, 100.000. Genau, die beläuft sich auf etwa 100.000. Okay, und von den Fahrrädern wahrscheinlich 99% in Holland? Nein. Also ich weiß, wir haben in Köln eins und in Bonn mittlerweile auch und 5 sogar. 5 insgesamt. Und davon 2 in Köln, 1 in Bonn. Okay. Bis wann müssen die Flieger alle hier sein? Die Frachtmaschinen müssen alle bis 1 Uhr hier sein. Die sogenannte Inbound-Phase ist nämlich zwischen 23 und 1 Uhr. Das heißt, in dieser Zeit kommen die gesamten Maschinen dann hier in Köln an. Und ab 2:30 wieder Abflug? Genau, nach der Sortierung, wenn also wirklich alle Pakete durch die Sortieranlage gegangen sind, ab 2:30 gehen dann die ersten Maschinen auch wieder raus. Wir befinden uns hier auf der sogenannten Whisky Ramp. Das heißt, hier kommen all die Maschinen an und fliegen wieder ab, die aus und innerhalb Europas kommen. Wir fahren jetzt weiter zur Fox Ramp. Dort befinden sich die Maschinen, die halt das USA- und Asienvolumen befördern. Das sieht man jetzt, also ihr seht es nicht, aber ich sehe das, da sieht man auch den Unterschied vom Frachter zum regulären Passagierflieger. Der Frachter hat nämlich im vorderen Rumpfviertel oder Fünftel eine große Tür auf der Seite, wo die Container rein und raus gefahren werden können. Und ganz offensichtlich hat er natürlich keine Sitze drin, sondern eben so einen Rollenboden, wo die Container dann eben auch leicht verschoben werden können und dann eben festgezurrt werden, hoffentlich. Sie nutzen flugtechnisch hier die Infrastruktur des Flughafens, oder? Also Fluglotsen zum Beispiel, das sind die, die auch sonst die Passagiermaschinen hier rein und raus lotsen. Genau, also wir haben auch den Tower der Flugsicherung hier in unmittelbarer Nähe, aber der ist natürlich nicht nur hier für UPS-Maschinen zuständig, sondern für den gesamten Flughafen. Aber die Position ist einfach hier die beste für die Flugsicherheit. Sie kann nämlich hier alle 3 Start- und Landebahnen am besten überblicken. Ja, nachts wird ja auch nicht viel anderes los sein, außer euer UPS-Flugbetrieb, oder? Doch, Passagiermaschinen dürfen natürlich nachts hier auch landen. Okay. Nachts am Flughafen Köln-Bonn fliegen nicht nur Frachtmaschinen, sondern auch Passagiermaschinen. Und das sind die Passagiermaschinen, machen ca. 45% der Nachtflüge aus. Okay, doch so viel, ja. So, jetzt fahren wir hier gerade an eine 747-400. F-Frachter hin und was den 747-Frachter auch noch unterscheidet von allen anderen nicht militärisch hergestellten Frachtflugzeugen ist, dass er die Nase hochklappen kann. Wobei ich jetzt das Gefühl habe, dass für die reine Container-Ein- und Ausladerei die seitliche Klappe reicht, richtig? Genau. Sollten wir einmal Cargo-Frachtstücke haben, welche von der Länge aufgrund des Winkels dann nicht durch die Seitentür verladen werden können, dann haben wir natürlich bei dieser Maschine dann ja die Möglichkeit, die Nase zu öffnen und auch ganz besonders lange Frachtstücke dann bequem einladen zu können. Und das funktioniert natürlich deshalb, falls sich einer von euch den Jumbo gerade nicht bildlich vorstellen kann, weil bei der 747 das Cockpit ja quasi im ersten Stock ist, sodass die Hauptkabine unten durch die Klappe vorne aufgemacht werden kann, ohne dass man das Cockpit aus dem Weg räumen muss. Und der Flieger hier ist jetzt schon entladen, oder? Weil ich sehe jetzt gerade keine Hebebühne. Oder wird der noch entladen? Der ist schon beladen. Diese Maschine geht raus. Und zwar sieht man auch die Piloten, die sind gerade mit einem sogenannten Crewbus hier rübergefahren worden. Die steigen jetzt schon so langsam in die Maschine ein. Also diese Maschine wird jetzt gleich rausgehen. Erstaunlicherweise hat der Pilot eine Krawatte an. Das hätte ich eigentlich nicht erwartet. Wenn er keine Passagiere hat, bräuchte er eigentlich keine Uniform tragen. Aber anscheinend gehört es zur Berufsehre. Vielleicht trägt er auch einfach gerne eine Krawatte. Ja, kann sein, klar. So, jetzt fahren wir Richtung dem zweiten 747 Frachter, der aus Hongkong, richtig? Genau. Der ist jetzt aus Hongkong hier nach Köln gekommen. Ist ein sogenannter Early Freighter, das heißt, wir bieten für die Kunden in Hongkong einen Next-Day-Service nach Europa an. Das heißt, diese Maschine ist jetzt hier in unserer Mitternachtssortierung gelandet und die Pakete, die jetzt aus Hongkong hier gelandet sind, werden ganz normal mit den anderen Paketen sortiert und können deswegen am nächsten Tag innerhalb Europas dann zugestellt werden. Okay, und hier jetzt keine Klappnase und Fenstersilhouetten, also sprich, das ist ein umgebauter Passagierflieger und kein echter Frachter. So, und der Flieger ist gelandet und jetzt kommen schon die ersten, wie haben Sie gesagt, nicht Traktoren, wie heißen die Schlepper? Das sind die sogenannten Tugs, das sind also so kleine gasbetriebene Fahrzeuge, die allerdings auch schon bis zu 3 Tonnen wiegen, sodass sie dann auch die ganz schweren Container auch hinter sich herziehen können. Okay, und die fangen jetzt quasi mehr oder weniger sofort mit dem Entladen an. Genau, das Equipment zur Entladung hat schon, bevor die Maschine jetzt ihre Parkposition eingenommen hat, hier bereit gestanden. Man kann jetzt hier auch eine externe Stromversorgung sehen, an die die Maschine angeschlossen wird. Ein Wagen von Air Berlin ist da. Diese Firma wartet nämlich unsere Maschinen. Und natürlich der sogenannte Keyloader wird jetzt an die Maschine herangefahren, beziehungsweise von 2 Seiten wird jeweils ein Keyloader herangefahren, denn die Entladung von beiden Decks findet zeitgleich statt. Wie lange dauert das ungefähr, bis so ein Jumbo jetzt hier entladen ist? Das dauert ungefähr 45 Minuten. Und zwar werden nämlich im Jumbo die Container nicht mehr von Hand bewegt. Wir nutzen nämlich das sogenannte Joystick-System. Das heißt, die Container werden hier im Gegensatz zu den anderen Frachtmaschinen nicht per Hand bewegt, sondern computergesteuert. Und deswegen dauert das dann auch nur ungefähr 45 Minuten, um die komplette Maschine zu entladen. Also mit anderen Worten, die Rollen im Boden haben kleine Motoren, die angetrieben werden können. Weil die Container selber können ja nicht fahren, denke ich mal. Das sind ja die gleichen Container wie sonst überall auch. Genau, das ist so eine Art Weichensystem und darüber werden die Container dann gesteuert. Genau, ja. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es vorhin schon gesagt, aber werden die Container gewogen, bevor die eingeladen werden, damit die Fracht im Flugzeug symmetrisch verteilt werden kann? Ja, die Container werden, nachdem sie zu 100% beladen worden sind, dann auf eine in den Boden integrierte Waage geschoben, bevor sie dann die Halle natürlich auch verlassen. Und wenn wir ungefähr 80% des Gesamtvolumens für eine Frachtmaschine ausgewogen haben, dann wird ein Ladeplan erstellt, sodass die Container dann an der richtigen Position im Flugzeug verladen werden können und die Maschine auch immer schön im Gleichgewicht bleibt. So, wir sind jetzt hier im EASC, European Air Service Center. Da geht es offensichtlich um den Flugbetrieb. Ja, und wir reden jetzt mit Thomas Reudenbach. Und Sie sind? Ja, ESC-Manager. Bin verantwortlich für die ganzen Flugbewegungen innerhalb der Europa-Region. Flugbewegungen heißt Europe-Region, alle Flieger, die sich in Europa bewegen, die für uns fliegen. Das sind die UPS-Flieger, das sind aber auch die ganzen Carrier, die für uns fliegen. Zusätzlich die ganzen Flüge, die nach Europa reinkommen oder aus Europa rausgehen. Wie grenzt sich denn Ihre Tätigkeit von der der Flugsicherung ab? Also ich gehe davon aus, dass die Frachtflieger ganz normal Flugpläne aufgeben und ganz normal unter Kontrolle von ATC fliegen wie immer. Was machen Sie? Also das ERSC macht eine reine Flugkontrolle, also ein Flight Tracking. Ja, wir kontrollieren die Flüge im Flug. Wir haben keine Verantwortung, was Flugplanerstellung betrifft. Also wir haben auch nichts mit ATC selber zu tun. Wir arbeiten zwar mit den Fluglotsen zusammen bei Problemen im Flugraum, und wenn wir irgendwelche Flugräume nicht benutzen können, dann geben wir Hilfestellung, aber wir machen keine Flugpläne wie jetzt ein Flugdispatcher. Dafür haben wir eigene Abteilungen, also für unsere Carrier machen das dann halt die Carrier Operations, und für UPS ist es so, dass es das halt in Louisville alles geschieht. Das heißt, in Louisville wird sich darüber Gedanken gemacht, wann welcher Flieger wo starten muss und wie er geroutet wird, dass er zum richtigen Zeitpunkt dann hier ankommt. Also sozusagen die logistische Herausforderung, das alles zu vernetzen, machen nicht Sie. Nein, das machen wir nicht. Also wir haben eine eigene Abteilung, das ist ein Network Planning, die machen das. Das sind mehrere Abteilungen, die sitzen auch weltweit. Wir haben Network Planning in Köln sitzen, die arbeiten das auf europäische Netzwerk aus. Wir haben Network Planning in den USA sitzen, die arbeiten halt global und dann mit den einzelnen Unteroperationen zusammen. Okay, wenn Sie jetzt sagen, Sie tracken die Flüge, wie machen Sie das technisch? GPS oder? Okay, also wir haben ein Radar. Das ist ein Echtzeitradar, was Sie da sehen. Das können wir, momentan haben wir es nur auf Deutschland geschaltet. Wir haben es aber europaweit. Da arbeiten wir mit, also haben wir komplette Radardaten. Wir haben verschiedene Betriebssysteme, mit denen wir arbeiten, die uns auch zeigen, wie der Flugzeugstatus ist. Was er halt gerade macht. Unter anderem arbeiten wir mit den kompletten europäischen Operationen zusammen. Sprich, wenn irgendwo Probleme bestehen, dann stehen wir im Telefonkontakt mit dem. Also wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, es fliegt ein Flieger von München, weiß ich zufällig, kommt glaube ich einer hierher, und der kommt jetzt in München verspätet weg, weil Nebel. Dann ruft er Sie an, Funk oder Telefon, solange am Boden ist das ja kein Problem. Und was machen Sie dann? Die München Operation ruft uns an. Teilweise sind wir auch direkt in Kontakt mit den Airports. München ist ein doofes Beispiel, da haben wir ein relativ kleines Zeitfenster, gerade abends, weil München Airport ein Curfew hat. Sprich, wenn wir dann ein größeres Problem haben, haben wir nicht viel Zeit, um überhaupt irgendeine Aktion zu starten. Wir haben Standby-Maschinen hier in Köln sitzen, die wir in den Gateway schicken können, um halt die Pakete abzuholen. Die sind bedingt zur freien Verfügung. Wir können nicht überall alles machen. Das hängt halt mit Flugrechten zusammen. Das ist dann zu berücksichtigen. Aber wir haben halt Flieger zur Verfügung, die wir dann dementsprechend aufsetzen oder dahin schicken oder ja, was auch immer. Unter anderem können wir das bestehende Netzwerk, so wie es ist, können wir eingreifen, und da können wir halt Flieger auch anders routen, sodass wir halt dann zur Not irgendwo anders was abholen. Das heißt, Sie wären dann auch diejenigen, die dann zum Beispiel die neuen Flugpläne aufgeben, oder machen das die Piloten selber? Na, die Flugpläne werden dann von den Dispatchern aufgegeben. Wir arbeiten dann mit den Operations, in dem Fall dann mit Star zusammen, sagen Star, so und so sieht es aus, wir brauchen einen Flugplan von A nach B. Und wenn wir einen Reroute haben, dann brauchen wir einen Flugplan von A nach B und dann nach C. Das machen die für uns, aber die Sachen laufen hier zusammen. Und das wird dann von uns gemanagt. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben hier ein Radar, dann haben Sie wahrscheinlich hier nicht Ihre eigenen Radars rumstehen, sondern Sie sind verdrahtet mit den ganz normalen Flugsicherungsradars, die überall eh schon rumstehen. Ja, ganz richtig. Das sind Web-Applikationen. Da kauft man sich ein und dann bekommt man die Daten zur Verfügung gestellt. Ja, gibt es ja auch die ganz normalen öffentlich verfügbaren Flight-Tracker und wie sie alle heißen. Ja, ganz richtig. Die sind ein bisschen zeitversetzt. Ich sage mal, im iPhone gibt es ja mittlerweile auch jede Menge Spielereien, wo man die Flieger mit sehen kann. Das sind zeitversetzt, und es gibt auch Bereiche, die werden nicht freigegeben. Also wir haben sämtliche Bereiche frei, aber das sind ähnliche Daten, ja. Das heißt, Sie haben dann eben auch auf dem Radar so gefiltert, dass Sie nur Ihre Flugzeuge sehen und nicht den ganzen anderen Kram, der da auch rumfliegt. Ja, ganz richtig. Also wenn wir jetzt auf der Deutschlandkarte den Filter rausnehmen würden, so wie man da sieht, dann hat man einen schwarzen Fleck, weil der ganze Luftraum voller Flieger ist. Zumal das Symbol für den Flieger recht groß ist. Aus dem Grund, ja, wir filtern das runter, weil ich sag mal, uns interessieren die anderen Flieger nicht, nein. Inwiefern müssen Sie sich abstimmen mit anderen Fliegern hier in Köln-Bonn, oder kann man sagen, dass Sie nachts mehr oder weniger Platzhirsch sind und da einfach Priorität haben, wenn bei euch ein Flieger eine Viertelstunde verspätet kommt, weil das Wetter schlecht war, der kriegt dann schon einen Slot und darf landen? Ja, der bekommt den Slot. Also ich sag mal, letztendlich, wenn wir einen Slot haben, dann ist es meistens aus dem Airspace ein Problem, gar nicht der Airport Köln, es sei denn, wir haben jetzt wie diesen Winter extremsten Schneefall gehabt. Wenn der Airport geschlossen ist, klar, da ist nicht mehr viel zu machen, aber sonst sind es meistens Airspace-Probleme, die wir haben. Aber hier in Köln, ja, wir sind Platzhirsch und haben halt da auch extremst große Möglichkeiten. wenn tatsächlich nicht geflogen werden kann, weil hier einfach schlechtes Wetter ist, geht dann alles über Lastwagen oder fällt dann einfach UPS eine Nacht lang aus oder was passiert dann? Ja, das ist mit einer unserer Hauptaufgaben. Also nennt sich das hier der Contingency-Bereich, wo wir im Moment stehen. Ja, wir machen uns Gedanken darüber, wenn wir gar nicht fliegen können. Wenn wir Köln gar nicht anfliegen können, wir haben Alternate Airports rund um Köln, sprich Hahn, Brüssel, je nachdem, wo es noch möglich ist zu landen. Und dann mit dem Lastwagen hierher sortieren, wieder rausfahren. Ja, das ist Worst Case. Das haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Ja, wir kommen zur Not, kommen wir später rein und sortieren dann länger. Worst Case wäre, wenn hier gar nichts mehr geht, wir würden nach Hahn gehen, würden dann da mit dem LKW ausladen, hier die Sortierhallen benutzen und dann das Ganze wieder zurück. Das würde den Zeitraum natürlich extrem verlängern. Wenn wir gar nicht fliegen können über einen längeren Zeitraum wie letztes Jahr mit der Aschewolke, dann ist es so, dass wir da das komplette Netzwerk umstellen und komplett auf Ground wechseln. Also gar nicht mehr fliegen, ging ja nicht und dann haben wir alles auf der Straße bewegt. Das heißt aber eben auch Ihre Zeitzusagen oder bestimmte Arten von Sendungen gibt es dann halt einfach nicht mehr, weil nicht geflogen wird. Ja, genau. Also wir bewegen die Pakete zwar, aber die Zeit, also außer jetzt in die USA oder nach Asien, aber hier im europäischen Netzwerk ist es halt so, dass dann halt die Zeiten einfach nicht mehr eingehalten werden können. Zu den ganzen Flugbewegungen machen wir noch einige Sachen mehr. Also wir machen halt gerade hier für Köln Catering, dafür sind wir verantwortlich. Wir haben eben über Flugpläne gesprochen. Wie gesagt, wir erstellen sie nicht selber, aber sie laufen hier zusammen. Das hier ist der Contingency-Bereich, draußen ist die Flight Operation. In der Flight Operation werden sämtliche Flight-Folder erstellt mit Wetterkarten, mit den Flugplänen. Alles, was zum Fliegen benötigt wird, wird da pro Flug zusammengestellt für Star und für UPS. Das machen wir halt draußen. Unter anderem, es gibt Flughandbücher. Die Flughandbücher, kurz erklärt, das sind halt Airport-spezifische Sachen hinterlegt, für jeden Airport weltweit. Die daten wir auch ab. Also das ist eine relativ mühselige Arbeit, aber das gehört auch mit zu unseren Verantwortungen. Unter anderem halt Holiday-Pläne und so Sachen. Wissen Sie zufällig gerade aus dem Kopf, wie viele Flughäfen Sie insgesamt anfliegen weltweit? Na, weltweit? Nein. Nee. Okay, aber sicherlich Hunderte. Ja, wir haben ja in Europa schon um die 50, 60, 70. Also es sind etliche, ja. Aber weltweit, weiß ich nicht. Zudem, ich habe ganz am Anfang gesagt, Europa Region, also ich tippe mal, ein Amerikaner hat das festgelegt. Das heißt Europe, Middle East und Afrika. Ja. Und Middle East ist dann auch komplett Russland. Also wenn man sich das auf der Karte anguckt, ist das irgendwie drei Viertel der Erde. Ja, das ist also die EMEA Region. Also nicht Amerika. Nicht Amerika und ein bisschen Asien, Australien. Aber sonst gehört alles zu unserer Region, ja. Und da wird auch von uns alles alle Flüge getrackt. Wir haben nur Direktflüge in der Europa-Region selber. Wir haben aber natürlich auch Volumen, welches nach Afrika runtergeht. Das sind Line-Flights, die kontrollieren wir auch. Was heißt Line-Flights? Line-Flights ist, wenn wir Volumen an einen anderen Carrier übergeben, als Beispiel an Lufthansa oder Air France oder wo auch immer in British Airways. Dann übergeben wir als Beispiel einen kompletten Container darüber, weil es für uns keinen Sinn macht, einen kompletten Flieger nach Lagos aufzusetzen. Aber dieses Volumen tracken wir dann trotzdem. Haben Sie eigentlich dann von hier auch Funkkontakt zu den Piloten in der Luft? Ja, also wir haben hier in dem Office haben wir drei verschiedene Funken. Wir haben Air-to-Ground-Funk. Air-to-Ground heißt also, wir können damit zu den Piloten rauffunken und die Piloten zu uns runter. Wir haben halt einen ganz normalen Ground-to-Ground-Funk und wir haben noch eine Emergency-Funkfrequenz für Notfälle. Also Sie sind quasi dann die, ich kenne das halt von Lufthansa, da gibt es immer die Company-Frequenz, genau. Wo man dann den Labor-Case-Wagen bestellen kann, wenn man in Frankfurt ankommt. Ne? Das sind dann hier Sie. Ja, genau. Also die bestellen hier keinen Labor-Case, aber meistens bestellen sie ein Hotel-Van oder meist über Funk. Ja, wir brauchen halt Hotel, wenn wir ankommen, solche Sachen. Unter anderem haben wir noch ein System, ACAS nennt sich das, womit wir mit der Crew schreiben können. Dann vielen Dank. Okay, vielen Dank. So, damit sind wir am Ende unseres Rundgangs durch den AirHub. Aber bevor wir diese Episode beenden, habe ich noch das Gespräch mit dem Kollegen vom Network Planning. Ja, mein Name ist Hans Gröner, bin bei UPS seit jetzt schon 17 Jahren, habe verschiedene Stationen in der Firma durchgemacht und bin seit drei Jahren hier in Köln Network Planning Manager für den Air-Bereich. Okay. Was versteht man unter Network Planning? Was machen Sie genau? Network Planning ist grob gesagt das Vorhalten von Kapazitäten auf dem Boden und in der Luft, um halt die notwendige, die Pakete und Waren und Güter, die UPS bewegt, zwischen zwei Punkten hin und her zu bewegen. Muss man sich das so vorstellen, dass Sie da mehr oder weniger jeden Tag konkret an dem aktuellen Tag arbeiten, abhängig vom angemeldeten Paketaufwand oder Andrang? Oder ist das mehr eine längerfristige Geschichte? Nein, es gibt ein standardisiertes Netzwerk, was aus Kostengründen auch Sinn macht, das basierend auf Planungen, welche Kapazitäten benötigt werden, regelmäßig läuft. Das kann nach Tagen variieren, entsprechend den Planungen, was für ein Paketaufkommen zu erwarten ist. Mhm. Das ist auf dem Boden so, wie auch in der Luft so. Wie langfristig müssen denn Kunden ihre Pakete voranmelden? Oder andersrum gefragt, wie langfristig können sie planen? Es gibt verschiedene Stufen der Planung. Es gibt eine sogenannte Long-Range-Planung. Die geht über mehrere Jahre, bis zu 12 Jahre, weil wir einen Ausblick haben möchten, was wir in Zukunft für ein Fluggerät brauchen. Stellen Sie sich das so vor, dass wenn Sie ein Auto kaufen möchten, müssen Sie auch schon im Vorhinein planen, weil es eine Zeit lang dauert, bis das Auto ausgeliefert wird. Ja. Genauso ist es bei Flugzeugen, da dauert es doch sogar ein bisschen länger. Wenn wir sagen, okay, wir haben ein Wachstum von so und so viel Prozent, das bedeutet, dass wir in 10 Jahren zwischen den verschiedenen Verteilzentren so und so viel Pakete bewegen müssen, so und so viel Waren bewegen müssen, müssen wir entsprechend dann auch langfristig Flugzeuge bestellen und langfristig in die Finanzplanung halt einbringen, dass wir einen entsprechenden Bedarf an Flugzeugen haben. Und müssen uns dann auch überlegen, wollen wir diese Flugzeuge kaufen, wollen wir diese Flugzeuge chartern. Ja. Das ist ein sehr langfristiger Prozess. Mittelfristig planen wir ungefähr 1 Jahr voraus. Wir schauen die Tendenzen uns an, wie die Verkehre sich zwischen bestimmten Ländern, zwischen 2 bestimmten Verteilzentren entwickeln und schauen dann, welche Kapazitäten wir zur Verfügung stellen können, ob wir durch Änderungen im Netzwerk zusätzlichen Kapazitätsbedarf ausgleichen können oder ob wir ein neues Gerät einsetzen müssen. Der Kunde selber muss nichts vorher anmelden. Der Kunde verschickt und unsere Aufgabe ist dann halt, die notwendigen Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, die täglich dann zur Verfügung zu stehen haben, um die Pakete zu bewegen. Okay. Wenn, dann gibt es noch eine ganz kurzfristige Kapazitätsplanung, die hat aber dann nichts mehr direkt mit Network Planning zu tun. Das ist dann im Bereich der Operation angesiedelt. Ja. Dass wenn dann im konkreten Abend auf den bestehenden Verbindungen halt Überflüsse auftauchen, dass dann an dem Abend kurzfristig überlegt werden muss, wie kann ich diesen Überfluss jetzt abarbeiten. Das kann in der Form sein, dass man zusätzliche Fahrzeuge einsetzt oder aber auch zusätzliche Flugzeuge einsetzt, die wir hier in Köln-Bonn dann auch hier stehen haben. Also Sie haben im Gegensatz zu den meisten Airlines tatsächlich noch Flugzeuge übrig? Wir haben keine, ja, was heißt Flugzeuge übrig? Ja, wir haben eine Ersatzmaschine, ja. Weil es neben dem Überfluss, dass wir zu viele Pakete haben für eine bestimmte Flugverbindung, geht ein Flugzeug auch immer wieder kaputt. Klar. Das kennen Sie aus dem Passagierverkehr, dass dann plötzlich dann der Carrier sagt, leider können wir nicht fliegen und Sie haben jetzt 1 Stunde Verspätung. Was wir uns nicht unbedingt leisten können, 1 Stunde Verspätung. Wir müssen die Pakete rechtzeitig von A nach B bringen, weil wir halt den Nachtsprung gewährleisten müssen. Ja, ja. Von daher haben wir dann auch ein Ersatzflugzeug bzw. 2 Ersatzflugzeuge hier stehen. Ja. Für die Planung, was für, weiß ich nicht, mathematische oder statistische Verfahren setzen Sie da ein? Ist das alles einfach nur Hochrechnung oder es ist bestimmt ein bisschen anspruchsvoller als das? Es ist anspruchsvoller. Das unbedingt auf mathematische Verfahren zurückzuführen, würde ich nicht sagen. Es gibt Systeme, anhand derer man bestimmte Flüsse berechnen kann. Also wie verteilt sich das Volumen innerhalb von Europa? Wie viel Volumen habe ich von Europa in die USA? Wie viel Volumen habe ich von Europa nach Asien? Was kann ich aus Asien erwarten? Was kann ich aus den USA erwarten? Mhm. Was kann ich das in einzelnen Ländern erwarten? Da gibt es Systeme, mit denen ich das berechnen kann. Auf Basis von historischen Daten, die hochgerechnet werden, auf zukünftige Entwicklungen. Ja. Da gibt es natürlich immer Schwankungsbreitungen in Entwicklungen, aber da sind wir relativ stabil und können das relativ gut absehen, wie die zukünftige Entwicklung sich auswirkt. Dann gehen wir hin und schauen auf Basis der Flüsse, die wir haben in einzelnen Ländern, was ist dann das logischste Netzwerk, weil wir müssen natürlich immer nach Kostenaspekten arbeiten, weil unser Ziel ist natürlich auch ein möglichst ausgelastetes Netzwerk vorzuhalten. Das heißt, dass die Maschinen möglichst voll sind, ansonsten wäre es nicht sehr betriebswirtschaftlich. Klar. Was wir machen. Ja. Wie oft ändert sich denn Ihr Netzwerk bzw. die Allokation von Flugzeugen zu Netzwerken so ungefähr? Wie stabil ist das über die Zeit? Wie muss ich das vorstellen? Das Netzwerk als solches, also das Grundgerüst des Netzwerkes ist sehr, sehr stabil. Mhm. Da wir auch nach einer bestimmten Logik arbeiten, haben Sie auch bestimmt schon gehört, dieses Hub-and-Spoke-System. Ja, ja, genau. Ja. Ist das Grundprinzip, die Grundlogik des Netzwerks ist sehr standardisiert. Die Hauptrouten, die wir haben, Verbindung zwischen USA und Verbindung zwischen Asien nach Europa und aus Europa raus in die einzelnen Ländern ist auch sehr stabil. Was auch den Grund hat, dass wir natürlich in die Länder, in die wir reinfliegen, an die Flughäfen, die wir fliegen, dort natürlich eine entsprechende Infrastruktur aufgebaut haben müssen, um dort die Maschinen zu handeln, um das Volumen dort zu handeln, die Container zu handeln, zu sortieren und weiterzuleiten in Zentralen zur Zustellung. Also ein Wechsel des Flughafens ist eine mittelfristige Planung. Also wenn wir beschließen, dass wir in einem Land vom Flughafen A umziehen wollen an den Flughafen B, ist das eine Planung, die bestimmt ein Jahr dauert. Okay. Also es ist nicht so einfach, von jetzt auf gerade halt umzuspringen. Deshalb ist das Grundnetzwerk ist sehr stabil. Wenn ein Netzwerk sich bewährt hat oder eine Flugverbindung sich bewährt hat, bleibt die eigentlich so lange bestehen, bis wir in dem Land selber, wo wir hinfliegen, was ändern möchten, weil wir andere Prioritäten setzen oder dahin, bis wir halt dann Überfluss haben. Und dann schauen wir halt, ob wir zusätzliches Gerät einsetzen müssen oder ob wir durch Änderungen im Gesamtnetzwerk halt dieses zusätzliche Volumen, was wir haben, halt auffangen können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn wir in die Schweiz zum Beispiel nach Lugano einen Überfluss haben, müssen wir den nicht unbedingt durch einen zusätzlichen Flieger in die Schweiz halt abarbeiten, sondern wir können halt auch mit einem Flieger nach Bergamo fliegen, den wir eh fliegen, und dort von dort aus das Volumen auf dem Boden nach Lugano bewegen. So Sachen kann man halt machen. Das heißt, man kann sozusagen das gleiche Paket prinzipiell auf verschiedenen Routen an das Ziel bringen. Und das geht, ja. Und wenn Sie das Netzwerk verändern, Sie sagten ja gerade, dass Flughafenwechsel logischerweise eher mittelfristig sind. Das heißt, wenn, dann ändern Sie eher den Flugzeugtyp, sodass Sie mehr oder weniger Kapazität haben und nicht die Route oder die Anzahl der Flüge. Idealerweise nehme ich die bestehenden Kapazitäten und route sie so um, dass ich eine gleichmäßige Auslastung habe. In dem Fall, wo ich sehe, dass mein bestehendes Flugzeug zu 100% voll ist, ich auch keine anderen Chance habe, ein anderes Flugzeug entsprechend umzurouten oder Volumen anders zu routen, dann ist die nächste logische Konsequenz halt, ein größeres Flugzeug zu fliegen, beziehungsweise auch eventuell ein zweites Flugzeug zu fliegen, was dann vielleicht einen zweiten Stop hat. Und was dann, nehmen wir ein Beispiel, nehmen wir Madrid, wenn mein Flugzeug nach Madrid 100% voll ist und ich habe keine anderen Möglichkeiten, nach Madrid zu kommen, dann setze ich ein zweites Flugzeug an oder ein größeres Flugzeug an. Wenn ich ein zweites einsetze, werde ich das auch nicht nur Köln-Madrid fliegen, sondern werde ich schauen, fliege ich Köln-Madrid-Oporto zum Beispiel oder Köln-Madrid-Lissabon oder fliege ich Köln-Lissabon-Madrid, um dann halt zwei Gateways zu verbinden, weil ich natürlich weiß, ein Flugzeug ist von der Kostenfunktion her auch eine Sprungfunktion. Ja. Wenn ich ein Flugzeug einsetze, habe ich erst einen sehr, sehr hohen Kostenblock, ob ich dort Volumen drauf habe oder nicht. Ja. Wenn ich dann nur zwei Container oder einen Container Überfluss habe, den ich bewegen muss und ein großes Flugzeug einsetze, macht das keinen Sinn, das Flugzeug dann dreiviertel leer zu fliegen. Also werde ich versuchen, das mit anderen Gateways zu verbinden. Simulieren Sie das Ganze dann auch irgendwie auf Rechnern, um zu gucken, wie sich das auswirkt? Oder ist es alles experimentell, sage ich jetzt mal? Es gibt Möglichkeiten, das zu simulieren, mehr im Bodenbereich als im Airbereich. Wir simulieren natürlich Flüsse. Ja, wie welches Volumen wie fließt, das simulieren wir natürlich. Und berechnen auf Basis dessen die Auslastungen, die wir sehen, die wir erwarten. Und halten natürlich dann auch jeden Tag mit Reports halt mal auch nach, ob dem auch so ist. Und wenn ich dann halt sehe, dass auf Dauer eine Route halt nicht so ausgelastet ist, wie wir uns das vorstellen oder wie wir das erwartet haben, dann greifen wir natürlich dort ein und schauen, dass wir entsprechend andere Volumina kombinieren, um eine gleichmäßige Auslastung im Netzwerk zu haben. Ja. Das heißt, Sie haben dann wahrscheinlich auch direkt softwaretechnisch Zugriff auf die Daten, die im Hub und sonst wo dann durch Barcode-Scanning erzeugt werden. Wir haben jeden Tag über weltweite Mainframe-Programme haben wir jederzeit Zugriff auf jedes Flugzeug, was ist auf dem Flugzeug drauf, wie voll ist das Flugzeug, was sind das für Waren. Alle Ladeplaninformationen haben wir jederzeit realtime verfügbar und können sehen, was auf den Maschinen drauf ist. Wir wissen, was nachts hier rausgegangen ist aus Köln, wir wissen, was nach Köln reinkommen wird. Also das ist alles in dem Augenblick, wo es eingegeben wird, irgendwo in dieser Welt, auch für uns verfügbar. Spannend. Sie sind, rein so Interesse halber, was sind Sie von der Ausbildung her oder was sind Ihre Kollegen? Welche Qualifikation muss man haben, um es zu machen? Ist das alles gelernte Erfahrung oder? Ich bin studierter Diplomkaufmann. Okay. Was aber keine Zwangsvoraussetzung ist. Ja, klar. Ne? Wie immer bei UPS durchschreiten Sie verschiedene Abteilungen innerhalb des Unternehmens. Und ich bin jetzt inzwischen bei Network Planning gelandet. Ich war auch in anderen Abteilungen, war auch Importleiter für Deutschland. Habe auch mal Bodennetzwerkplanung gemacht. Ich habe auch mal ein bisschen Marketing gemacht. Und ist hat sehr viel mit Erfahrung zu tun, ja. Und ja, auch einer gewissen Neugierde auf den Verkehr. Wie unterscheidet sich das Bodennetzwerk-Planning? Also klar, feingranularer, viel mehr Transportgeräte, dafür weniger Inhalt pro Gerät, aber vom Vorgehen her? Grundsätzlich ist es das Gleiche. Ja. Das scheidet sich natürlich darin, dass die Fliegerei wesentlich teurer ist. Ja. Ich bin im Bodennetzwerk wesentlich flexibler. Ich kann im Bodennetzwerk sagen, ich setze heute den LKW, der gestern von A nach B gefahren ist, setze ich heute einen von A nach C. Ja, also die Sprungfunktion ist ja auch kleiner, ne? Ein weiterer LKW. Ja, und die Flexibilität, von heute auf morgen was anderes zu machen, ist natürlich wesentlich größer. Mhm. Aber Sie haben auch bei den LKWs und den Fahrrädern, wie ich erfahren habe, dann genaue Daten, wie viele Pakete, welche Kapazität in welchem LKW und vielleicht sogar in welchem Zustellfahrzeug und so weiter drin sind. Also man hat es bis auf diese Granularitätsebene. Ja, das haben wir. Krass. Wobei Sie sehen müssen, dass Netzwerkplanung ist. Das ganze Netzwerk ist nach Definition die Verbindung zwischen Hub und Hub. Ja. Und natürlich gibt es auch aus Köln aus Direktzustellung in die Center, aber normalerweise ist halt die Logik her, alles zwischen den Hubs, alles was dort an Verkehren stattfindet und geplant wird, ist Netzwerkplanung. Das Netzwerk in der Mitte, das sind wir. Zwischen den Hubs und den Centern, das gehört auch gerade im Bodenverkehr mit rein, im Luftverkehr wieder nicht. Wir verbinden im Luftverkehr nur die Hubs. Was von da aus passiert, ist dann wieder Boden. Ich meine, der Charme von dem gesamten, von der Organisation des UPS-Netzwerks ist ja, dass es hierarchisch organisiert ist. Also, dass man eben das Netzwerk zwischen den Hubs auch erstmal unabhängig davon betrachten kann, was dann sozusagen unterhalb der Hubs Richtung Centers und dann von den Centers Richtung letztendlich dann, weiß ich nicht, Kunden passiert. Ja, ist auch nur Notwendigkeit, genau. Weil wir sind als Netzwerkplaner diejenigen, die in der Mitte stehen. Weil wir haben auf der einen Seite die Interessen, wir nehmen es jetzt mal am Beispiel Köln, das Airhubs hier in Köln zu vertreten, dass die Pakete möglichst früh bekommen, genug Zeit haben, die Pakete zu sortieren, um sie wieder auf die entsprechenden Flugzeuge draufzubringen, die wieder rausgehen in die Länder. Auf der anderen Seite haben wir auch auf die Belange der entsprechenden Gateways und Länder zu achten, weil die wollen natürlich ihre Pakete möglichst spät nach Köln schicken und möglichst früh morgens wieder bekommen. Ja. Ja. Deshalb sind wir, nennen Sie es so eine unabhängige Zwischenstelle, die auch zwischen den beiden Interessen dann moderiert und schaut, wie es am kostengünstigsten und von den Zeiten her und von den Kapazitäten her am besten in die Mitte reinpasst. Ja. Diese Instanz brauchen sie, die ein bisschen unabhängig ist, in der Mitte steht, um dann eben auch Interessen auszugleichen. Klar. Und eben auch das große Bild zu sehen, weil man kann nicht jedes Flugzeug isoliert sehen. Man muss Netzwerk wie ein Netzwerk sehen, wo es dann auch dann Interdependenzen dann zwischen den verschiedenen Flugzeugen und verschiedenen Bewegungen gibt. Ja. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Mitmachen. Vielen Dank. Dankeschön. Jo, tschüss. Ciao. So, das war's jetzt aber wirklich. Ich bedanke mich bei all unseren Gästen, insbesondere bei Maren Friede, die uns quasi durch den AirHub begleitet hat. Natürlich aber auch bei Hans Gröner, der sich noch für das Telefoninterview im Nachhinein bereit erklärt hat. Und ich bedanke mich bei Holger Ostwald von der PR-Agentur EuroRSCG ABC, das ist die PR-Agentur von UPS, der das Ganze eingefädelt hat und uns geholfen hat, da die Episode aufzusetzen. Wie üblich bedanke ich mich natürlich auch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Gefallen gefunden und melde mich dann in absehbarer Zeit wieder mit der nächsten Episode. Es wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen langsamer gehen mit Neuveröffentlichungen. Wir hatten in den letzten paar Monaten einen großen Berg an Episoden. Wir hatten auch recht viel Zeitverzögerung zwischen der Aufnahme und der Veröffentlichung, das war auch nicht so ganz ideal, aber durch die Omega-Tour hat sich einfach so ein kleiner Berg ergeben und ein paar andere Themen, die ich aufnehmen wollte, sind leider nichts geworden, insofern habe ich jetzt auch tatsächlich eine etwas kleinere Pipeline und ich denke, wir werden jetzt die nächsten paar Monate wieder so auf eine Episode pro Monat reduzieren und dann vielleicht nächsten Winter wieder etwas hochfahren. Gut, bis zum nächsten Mal, ciao! Seldom known.